1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Dienstagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, jetzt könnt ihr anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Also wir haben eine ganz offene Sendung und ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live zu unterhalten. Die erste Anruferin ist die Sarah und die Sarah ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Sarah. Ich bin ganz doll nervös. Uiuiuiuiui. Ich frage ganz einfach mal, um was es geht. Ja, also ich habe, glaube ich, das Problem, allgemein so zu lieben. Also es geht sich gar nicht um die große Liebe, dass ich die jetzt finden will, sondern einfach, also ich kann mich, glaube ich, verlieben, aber dann war es das auch. Also es geht sich um die Beziehung. Ja. Also ich hätte, glaube ich, gerne endlich mal eine. Ja, hattest du denn schon mal kurzfristig eine? Gar nicht. Noch gar nicht? Aber verliebt hast du dich schon? Ja, also einmal und gerade, glaube ich, bin ich schon wieder dabei. Ja, was ja gar nicht so schlecht ist. Gab es denn schon mal irgendwie eine Annäherung? Ein bisschen? Also, wie meinst du? Also, naja, ein bisschen flirten oder vielleicht mal Händchen halten, also, oder sowas. Also, ich bin halt so im Kontakt zu Jungs ziemlich offen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich, also, ich hatte auch schon Sex, so ist nicht. Ja. Aber halt, ich hatte vor ein paar Monaten also intensiv jemanden, also, und in dem war ich verliebt und er in mich, und dann war das halt schon kurz davor, aber dann habe ich halt radikal Schluss gemacht. Und warum? Ich weiß auch nicht, ich habe schreckliche Angst davor. Also da war die Chance, da warst du verliebt in jemanden und der war auch in dich verliebt. Ja. Und dann habe ich ihn halt wirklich also böse fallen lassen und war wirklich verletzt, was ich auch verstehe. Versuch mal, ganz intensiv in dich rein zu gucken oder zu denken. Das hat ja eine Ursache. Ja, also ich was glaube ist das für eine auch Angst? Welche. Erzähl. Ich glaube, also als ich 10 war, ungefähr, war mein biologischer Vater, hat noch bei uns gewohnt, also noch eine ganz normale Familie. Und er war einen Abend sehr, sehr, sehr schrecklich betrunken und kam halt nach Hause und hat, ich weiß nicht wieso, aber uns alle mal schön verprügelt. Und dann waren natürlich, also meine Mutter und meine Schwester, die ein paar Jahre älter ist als ich, die haben halt dann radikal auch mit dem Thema abgeschlossen, und er hat dann woanders gewohnt und sie haben ihn nicht mehr gesehen und keinen Kontakt mehr. Und ich wollte das aber, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich denke mal, ich wollte meinen Vater einfach nicht verlieren oder so. Und habe halt weiter mit ihm Kontakt gehabt und war halt bei ihm zu Hause und er hatte halt schon eine neue Frau und die hatte Kinder und Ist es denn nochmal vorgekommen, dass er dich verprügelt hat? Nee. Das war einmal dieses Schockerlebnis. Ja, genau. Wie ist das Verhältnis heute zu deinem Vater? Jetzt gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Weil er dann halt so, also ich glaube deswegen auch, weil ich halt ihm nochmal eine Chance gegeben hat, und er hat dann, dann kam es halt, dass er die geheiratet hat, ohne es uns Bescheid zu sagen, und er zahlt keinen Unterhalt und also so diese kleinen. Ach so. Und er bemüht sich auch gar nicht um einen Kontakt zu dir. Ja, wenn dann ganz billig einfach nur. Also kann natürlich sein, dass das war das denn, hat er dich sogar verletzt? Nee. Ich glaube einfach nur schrecklich selig. Bitte? Aber schrecklich? Selig. Ja. Also, das kann natürlich sein, dass das einen großen Schock so ausgelöst hat. Ich sage mal so ganz spontan, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so die Hauptursache ist. Ja, ich weiß sonst irgendwie. Also manchmal muss man ja vielleicht auch gar nicht so die Ursachen immer wissen, sondern man sollte vielleicht versuchen, diese Angst, und das ist ja eine Angst, einfach zu bekämpfen. Und dann löst sich das Problem manchmal von selbst. Das Bekämpfen gelingt einem manchmal, nicht immer. Also bin ich auch eigentlich wirklich stark dabei. Also ich versuche das auch gerne. Ich habe auch Ich sage dir ein Beispiel. Wenn man irre Angst vor einem Aufzug hat, in einen Aufzug zu steigen, ist ja auch eine Angst. Ist sicherlich für den einen oder anderen ein ganz gutes Mittel zu sagen, okay, ich habe irre Angst, ich laufe nicht mehr vor dem Aufzug weg und gehe Stufen, sondern ich setze mich gezielt dieser Angst aus. Manchen Leuten hilft das. Manche Leute schaffen so, ihre Angst zu besiegen, indem sie, wie man so sagt, in die Angst reingehen. Das ist am Anfang schlimm und da hat mein Herz rasen und zittert. Aber es kann zum Erfolg führen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, zumindest bei dir auch mal das zu versuchen. Ja, also ich bei diesem einen Jungen, wo es fast davor war, er wusste halt ja nicht warum. Und dann habe ich ihm halt einen Brief geschrieben, wo ich halt alles reingeschrieben habe. Und er kam auch dann wieder zurück und hat gesagt, ja, jetzt, also ich weiß ja alles und dann ist das ja jetzt nicht so schlimm und ich kann ja, wir können das ja ganz langsam angehen. Ja. Und das war halt wirklich, also ich hätte noch Ja sagen müssen, wir saßen halt auf dem Sofa. Aber du hast das nicht getan. Nee, und ich habe nur gesagt, ja, ich wollte das dir jetzt nur sagen und aber in dem Brief hast du ihm nichts anderes reingeschrieben als das, was du mir gerade erzählt hast. Genau. Mhm. Also weil ich ihm, das zum Beispiel kann ich auch niemandem sagen. Also ich habe nämlich, eigentlich bin ich schrecklich selbstbewusst und habe ein ganz großes Ego und rede ganz viel. Und das ist ja schon mal ganz toll, dass du mich angerufen hast und mir das erzählt hast. Ja. Weißt du, was auch ein guter Trick wäre? Wenn du anfängst, das anderen zu erzählen. Ja, also ich habe eine beste Freundin, die weiß halt alles. Ja. Und ich glaube, du musst diese Angst jetzt von allen Seiten angreifen. Ja. Erster Schritt ist zu quatschen. Hast du jetzt schon mal bei mir hier begonnen? Ja, das ist natürlich auch praktisch, weil du halt nicht vor mir sitzt. Ja, ist mir klar. Gut, aber sieh es einfach als ersten kleinen Schritt. Ja. Und beim nächsten Mal erzählst du es vielleicht dem einen oder anderen besten Freund oder sogar mehreren Leuten. Und wenn sich eine... Du sagst, jetzt gerade bist du wieder verliebt. Ja, ich glaube, nur das Problem ist halt, dass er ist halt fast jeden dritten Tag bei mir oder so. Nur das Problem ist halt, er hat eine Freundin. Ach, du lieber Gott, das auch noch. Ja. Das auch noch. Das heißt, und halt schon ziemlich lange. Also ich, ja. Das heißt, er läuft im Moment so, tanzt so ein bisschen auf zwei Hochzeiten. Aha. Würde gerne mit dir zusammenkommen. Ich rede da über sowas nicht, ne? Habt ihr Sex schon? Ja. Ja. Wie lange läuft das? Läuft das Ganze? Also wir kennen uns schon Jahre, aber so intensiv erst seit einem Monat ungefähr. Ach so. Ja, noch nicht so lang. Ja, dann musst du ihn mal fragen, was er will. Ja, also er hat einmal gesagt, dass er jetzt, also letztes Wochenende hat er halt gemeint, dass er halt total verwirrt ist und dass er nicht weiß, was er will. Mhm. Aber das will ich, das ist dann wieder so, das geht mir dann wieder zu nah an sowas. Und dann habe ich auch gesagt, Achso, das heißt, im Prinzip ist dir die Situation sogar ganz recht im Moment, weil er... So gesehen ja schon, aber dann natürlich, auch wieder nicht. Wenn ich dann alleine irgendwie im Zimmer sitze, denke ich auch schon, wäre mir lieber, wenn der jetzt mir wäre, ne? Sarah, ich glaube, du musst einfach ein bisschen über deinen Schatten sprechen. Du musst einfach Sachen ansprechen, die du bisher in deinem Leben nicht angesprochen hast. Mal sehen, was passiert. Schaden kann es nichts. Ja, das stimmt schon. Zum Beispiel kannst du jetzt mal sagen, so auf, Junge, was machen wir hier eigentlich? Was denkst du dir? Was willst du? Das ist eine klare Frage. Und wenn er rumeiert, dann sagst du, und wenn dir auch das Herz zittert, sagst du, pass auf, ich will mit dir zusammen sein. Ja, also ich habe ihm das auch schon gesagt, dass ich eben... So, und dann würde ich dem auch schon mal erzählen, so von dem Problem, du bisher hattest. Aha. Ich glaube, das bricht eine ganze Menge auf. Mhm. Das sage ich dir jetzt so aus dem Bauch heraus. Das wäre so mein Rat, den ich dir so als Freund geben würde. Ja. Ich würde dir aber gerne noch mal einen Psychologen geben. Kann ja auch nicht schaden, wenn da so ein fachkundiger Mann auch noch was sagt. Ja, ja. Ne? Ja. Du bist so eine nette junge Frau, muss ich dir wirklich sagen. Ich finde dich ausgesprochen sympathisch. Vielen Dank. Das muss doch irgendwie jetzt ich hoffe doch auch. Zu gängeln kriegen. Ich bin eigentlich bereit, aber dann auch wieder nicht. Das ist ja der Mist. Ja. Also, so meine Richtung war klar, ne, was ich gesagt habe. Ja. Ran an die Angst. Ja, ich gebe mir Mühe. So, und mal sehen, was Peter, der Psychologe, noch sagt. Du legst auf und er ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Liebe. Vielen Dank. Viel Glück. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. So, jetzt kommt nach der Sarah, kommt die Bärbel. 48, guten Morgen, Bärbel. Hallo Domian. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Du bist für mich wie ein Stern. Das tut mir richtig gut. Das freut mich. Sehr, sehr, sehr, sehr vielen Dank. Also wenn ich alleine bin und ich gucke dich an, du bist, also du befreist einen, du hörst zu und du gibst einem Tipps und das tut richtig gut. Ich danke dir. Du bist wie eine Seele. Jetzt mach mich mal nicht ganz verlegen hier. Nein, du bist wirklich wie eine Seele, wirklich. Wenn man so Probleme hat wie ich, dann tut das richtig gut, dich zu hören und dich nur zu sprechen zu hören. Du gibst sehr lieb. Bärbel, eine Bitte, eine technische Bitte. Drehst du den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz runter? Ja, das ist ganz runter. Super. Ja. Was ist denn das Thema, weswegen du anrufst? Ich habe ein Problem mit meinem Ehemann und ich werde permanent geschlagen. Du wirst permanent von deinem Ehemann geschlagen? Ja. Seit wann schon? Schon seit 2 Jahren. Und wie lange seid ihr verheiratet? Ich habe ihn 87 kennengelernt und 89 habe ich geheiratet. Ja, also eine ganze Weile schon. Ja, und dann fing das auch an, dass er auch permanent getrunken hat, ist vom Chef schon wie oft ermahnt worden. Und er trinkt heute auch noch? Ja, und da war mal 2 Jahre mal Stillstand. Ja. Da habe ich 10 Jahre mit ihm Therapien alles gemacht. Ach so, also er hat schon Alkoholtherapien hinter sich? Ja, schon mehrere. Mehrere. Und wie ist das ganz aktuell heute, die letzten Tage? Ja, er fährt permanent an der Tankstelle und da kauft er sich eine große Flasche Jägermeister. Mhm. Also er trinkt am Tag manchmal so seine 4 großen. 4 große was? Jägermeister. 4 große Flaschen? Nee, so mittelgroße Flaschen. Ja, die mittelgroße. Ja, also er ist voll wieder rückfällig geworden. Ja, ja. Arbeitet er noch im Moment? Nein, er ist arbeitslos. Habt ihr Kinder? Ich hatte selber 3 Kinder gehabt, 2 sind verstorben. Mein ältester Sohn ist auf der Autobahn tödlich verunglückt durch andere. Die sind als Gasterfahrer gefahren, da war 95. Mhm. Meine Tochter war 3 Monate alt, wie mein erster Mann hingegangen ist und hat mich auch geschlagen. Da ist mir das Kind aus der Hand gefallen, fällt auf den Tisch und war direkt. Oh Gott. Mhm. 3 Kinder, und, sagst du? Ja, 1 Kind lebt noch. Ja. Und da bin ich auch stolz. Wie alt ist das Kind? Der wird dieses Jahr 35. Ach so, der ist also schon... Hab schon einen Enkel, der ist 16, das ist mein ganzer Stolz. Eine ganz, ganz junge Oma. Ja. Und ich habe ihn auch permanent, also praktisch großgezogen. Der ist oben aus Eckernförde aus der Ecke. Jetzt erzähl mir mal von deinem Mann. Du sagst, der schlägt dich ständig, seit 2 Jahren. Wie oft kommt das vor in der Woche? Ja, im Monat so 2-3 Mal. Und wie schlägt er dich? Mit der Faust, der Hand. Mit der Faust ins Gesicht? Mhm. Wenn er besoffen ist? Doch, überhaupt, wenn er auch im Delirium ist. Also wenn er da so seine Phasen hat, fängt er an zu zittern und dann kriegt er Schweißperlen auf der Stirn. Und dann, wenn er weggeht und ich höre nur oben Schlüssel ins Schlüsselloch gehen und kommt eine die Treppe runter, da würde ich mich am liebsten in ein Mäuschen verkriechen. Das heißt, du lebst in ständiger Angst? Ja. Ja. Hat er sich bei dir schon mal entschuldigt, was er tut? Nee, das lässt ihn kalt. Er hat gesagt, er hat zu mir gesagt, ich bräuchte das. Was? Du bräuchtest das? Ja. Du brauchst die Schläge von ihm? Ja. Und wenn etwas so ist, wenn ich etwas mache, was jetzt richtig ist, dann rastet er total aus. Und ich bin auch schon hingegangen, habe mich schon am 3. Gelände aufgehangen. Hast du versucht, dich aufzuhängen? Ja. Weil du so fertig warst mit den Nerven? Ja. Da war ich in einer Rindelpsychiatrie. Was sagt denn dein Sohn dazu? Mein Sohn ist schon hingegangen und hat schon zusammengeschlagen, aber das bringt nichts. Nee, das bringt doch nichts. Nee. Bärbel, das hört sich ja ganz erschüttert an, was du mir erzählst. Ja, also... Wo ist er denn jetzt im Moment? Keine Ahnung. Der hat doch eine Freundin. Ach, das hat er auch noch? Ja. Also er ist irgendwie unterwegs auf der Rolle im Moment? Ja. Ich habe damals einen Anruf bekommen. Da war er in einem Hotel gewesen und da hatte ich eine Rechnung bekommen von über 2000 Euro. Da hatte er das ganze Foyer, die ganze Treppe, alles voll geschissen. Ja. Das ist so voll getrunken. Ich einen Brief gekriegt habe von denen und muss alles gereinigt werden, die Teppiche, Betten. So, Gabel, weißt du was, jetzt werde ich dich die entscheidende Frage stellen, die du dir wahrscheinlich denkst, dass ich dir auch stelle. Ja. Warum bist du mit diesem Mann noch zusammen? Ich weiß es nicht. Dann bemühe dich darüber nachzudenken. Ich bin hingegangen, habe von meiner Freundin ein Telefon gekriegt, ein Handy, dass ich überhaupt irgendwie mit Leuten Kontakt habe. Da geht hin und tut das Telefon auf Sperre stellen, dass ich überhaupt nicht anrufen kann, gar nichts. Ich fühle mich wie wenn ich im Gefängnis bin. Warum haust du nicht einfach ab? Warum, weiß ich auch nicht. Ich pack das nicht. Ich hab die Kraft nicht dafür. Mhm. Du hast dir noch nie von irgendwo Hilfe geholt? Nein. Noch nie? Doch, damals, wie ich einen anderen nach in der Klinik war, da hatte ich schwere Kopfverletzungen gehabt. Von ihm? Schädelfraktur. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Bärbel, da muss aber jetzt ganz schnell was passieren. Aber ganz schnell. Ich habe schon meine Geschwister eingeschaltet, aber dann, wenn die kommen, dann ist er weg. Dann ist er ein paar Tage weg, dann lässt er sich überhaupt nicht sehen. Nee, nee, du musst da raus. Du musst aus der Wohnung, aus der gemeinsamen Wohnung raus. Du musst weg von dem Mann. Und so schnell wie möglich. Ja. Es ist gut, dass du hier angerufen hast. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber ich bin nicht durchgekommen. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Wenn du Angst hast, aus welchen Gründen auch immer, wie begründet die Angst auch sein mag, ist auch egal, du hast die Angst, insofern muss man sie ernst nehmen, würden wir dir gerne mit entsprechenden Notruftelefonen und Anlaufstellen gleich dienlich sein. Mhm. Und wenn du für ein paar Tage oder ein paar Wochen in ein Frauenhaus gehst, dass du ganz weggehst von da hier. Da war ich schon gewesen in Koblenz und da ist er da hingekommen und da hat er da randaliert, da hat er Steine genommen, hat er die Fenster demoliert. Ja, aber da kommt er nicht rein. Nein, rein, also nicht, die kommen, die Polizei, sie kommen, die haben ihn dann mitgenommen. Ach, du warst schon mal in so einem, in, du warst ja, schon in Koblenz. Und bist danach dann wieder zu ihm zurückgegangen? Nein, ich bin dann bei einer Freundin gegangen und da hat er da draus bekommen und da hat er da alles rum demoliert. Aber also dann bist du wieder zu ihm gegangen? Ich bin ja wieder zurück in der Wohnung, ich habe ja noch Tiere zu Hause. Was hast du denn für Tiere? Ich habe zwei Hunde. Mhm. Und da hänge ich dran, wenn ich die in den Arm nehme oder wenn die bei mich kommen und ich bin am Weinen, dann lecken die Tränen aus dem Gesicht. Das verstehe ich. Liebe und Freude. Das verstehe ich, Bärbel. Dass dir die Tiere sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, dass die wichtig für dich sind. Ja. Deswegen muss ein Weg gefunden werden, dass du nicht von den Tieren getrennt wirst. Aber du musst aus der Wohnung raus, du musst von dem Typ weg. Kannst du die Hunde, kann man die mit in dein Frauenhaus nehmen? Ist das erlaubt? Nein, da dürfen keine Tiere mit. Ich habe damals auch bei einer Freundin abgegeben. Und du könntest die Tiere ja eine Weile irgendwo hingeben. Ja, ich habe auch schon mit Bekannten gesprochen, weil sie ins Tierheim können tun. Aber vielleicht für eine Weile, bis du sie wieder selbst versorgen kannst. Ja. Das ist natürlich traurig, wenn man als einzigen Trost zu Tiere hat, dann will man sich nicht von denen trennen. Und das solltest du auch nicht tun, weil das eine wichtige Stütze ist für dich. Aber du musst da raus. Du musst da raus, du musst da raus. Aber da müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist nur die Frage jetzt, wie und wie geschickt man das einfädelt. Mhm. Du bist eine Frau von 48 Jahren. Willst du den Rest deines Lebens dich kaputt machen lassen von dem Typ? Nein, das nicht. So, und er hat dich schon sehr, sehr, sehr verletzt und sehr, du hast schon genug mitgemacht, was du mir, nur das, was du. Da habe ich noch ein Problem, also ich kann nicht lesen, nicht schreiben und dann geht er auch hin und hält mir da kein vor, was willst du denn, du dumme Sau, du bist ja noch so blöd, wie die Buchstaben zusammenzusetzen. Das und jetzt war ich, jetzt habe ich, vom Arbeitsamt habe ich jetzt ein Dinges bekommen und dann fahre ich jeden Donnerstag dann zur Schule und dann mache ich da mit und das ist für mich den Sonnenschein, wenn ich da zwei Stunden weg bin. Ja, super. Das heißt, du lernst jetzt lesen und schreiben? Ja, weiß er auch nicht. Das weiß er nicht. Aber super, Kompliment, dass du in all dem Desaster auch den Elan und den Ehrgeiz dazu hast. Ja, das mache ich für mich, wenn ich. Richtig, wenn du ein eigenes Leben führst, musst du das ja auch einigermaßen können. Ja. Wie kommt das denn, Bärbel, dass du nicht lesen und schreiben kannst? Das war dadurch gekommen, ich hatte viele Geschwister. Mhm. Und von meiner Mama, die Mutter, die ist damals, wo meine Mama noch ganz klein war, ist die umgebracht worden in Duisburg. Mhm. Und da ist meine Mama ins Heim gekommen und dann ist sie an meine Pflegeeltern gekommen. Und dann ist sie dann hier unten in die Ecke gekommen, da hat sie meinen Vater kennengelernt. Ich bin permanent auch von meinem Vater zerschlagen worden. Ist kein Tag gewesen, wo ich keinen Prügel von meinem Vater gekriegt habe. Das heißt, der war bei der Bundeswehr. Eine üble Kindheit hinter dir. Ja, und da habe ich sie mit dem Gürtel gekriegt. Verstehe, und das heißt, da bist du irgendwie in den Schulen gar nicht richtig mitbekommen, warst oft nicht in der Schule? Oder doch, ich war in der Schule, nur ich habe immer mit den Gedanken, wenn du jetzt nach Hause kommst, was passiert wieder? Und dann hatte ich noch eine Oma, die ist immer hingegangen. Die hat dann mein Vater so lange gehetzt, bis mein Vater hingegangen ist. Und ich bin schon abgehauen. Ich war schon 3 Monate im Kölner Dom, habe ich mich versteckt. Mann. Das hast du vor lauter Angst, hast du in der Schule nicht aufgepasst? Nein. Mal so grob erklärt, das Ganze. Mhm. Aber ja, dafür, Angst, aber nochmal, Bärbel. Ich habe jetzt nur so andeutungsweise ein paar Informationen bekommen, was du hinter dir hast. Finde ich sehr, sehr toll. Ein Kompliment, dass du das angegangen bist jetzt mit dem das Schreiben. Das mache ich ja für mich auch. Super. Und das zieh auf jeden Fall durch. Das ist eine ganz wichtige Säule für dein zukünftiges Leben. So. Ja. Und jetzt werden wir im Hintergrund überlegen, was wir dir an klugen und richtigen Ratschlägen geben können, wie du da rauskommst. Du musst raus. Ja, ich weiß das, Domian. Du musst raus. Ich will dir wirklich da allen Mut jetzt zusprechen, dass du das, schlimmer kannst ja gar nicht mehr werden, als das, was du gerade erlebt hast. Und du sollst ja auch noch mal eine Chance haben für ein schönes Leben. Das hast du nur wirklich verdient nach all dem, was du mir erzählt hast. So, jetzt legst du auf, Bärbel. Ja. Du kennst das. Und dann wirst du zurückrufen von meinem Psychologen, dem Peter. Von Herzen viel Glück und alles Gute. Ja, Domian, ich wünsche dir auch alles Gute und danke. Ich wünsche, dass deine Sendung noch sehr, sehr lange geht. Ach ja, du bist wie ein Stern. Dankeschön. Ich danke dir sehr herzlich. Tschüss, Bärbel. Okay, tschüss, Ciao. Domian. Liebe Leute, morgen haben wir ein Thema. Morgen ist Themennacht bei uns. Mittwoch ist Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Schweigen. Ich möchte gerne mit euch über das Schweigen sprechen. Vielleicht schweigt ihr aus Hass oder aus einem Schock heraus. Oder vielleicht schweigt ihr, um eine eigene oder eine fremde Schuld zu verdecken oder zu vertuschen. Oder vielleicht spricht euer Partner nicht mehr mit euch. Ich möchte mit euch über das Schweigen sprechen. Wer von euch schweigt, aus welchem Grunde auch immer, oder hat schon sehr lange geschwiegen und hat etwas mit sich herumgetragen, was er vielleicht irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Oder was natürlich auch sehr schlimm ist, wenn man im Streit ist mit dem Partner und der Partner spricht vielleicht über Tage, Wochen nicht mehr mit einem. Oder wenn die Mutter nicht mit einem spricht, auch aufgrund eines Streites. Schweigen, das ist unser Thema. Morgen ab 0 Uhr anrufen, rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Lutz. Und Lutz ist 52. Guten Morgen. Ja, grüße dich, Jürgen. Hallo, grüße dich. Hallo Lutz, schön, dass du da bist. Jo, danke dir. Wünsche ich dir auch. Es freut mich auch, dass du da bist. Ja, und was geht's denn bei dir? Ja, ich habe einen Kommentar zu dem ersten Gespräch, was du gestern gehabt hast. Den Vornamen weiß ich nicht mehr, aber das war auf jeden Fall der Herr, dessen guter Freund irgendwie wegen sexuellen Missbrauchs in den Knast gelandet ist. Mhm. Und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt ist und der Anrufer der beste Freund war oder ist und mit ihm noch schriftlichen Kontakt hat. Genau, das war der gute Freund, also der hat das ja irgendwie auch gesagt, dass er das auch gerne irgendwie von dir wissen wollen würde, ob er mit ihm denn Kontakt halten sollte oder nicht. Und dann habe ich das sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Offenbar habe ich es aber nicht genau in der Nacht verfolgt, sondern ich habe mir das aufgenommen, weil ein sehr spannender ZDF-Film auch lief. Und dann habe ich konnte das insofern auch sehr, sehr ordentlich nochmal in Ruhe anhören von der Kassette am nächsten Morgen. Vielleicht nochmal als Information für die Zuschauer und Zuhörer, die gestern nicht dabei waren. Also der Täter, um den es ging, der nun zu einer, ich glaube, 6- oder 7-jährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, hatte über Jahre seine beiden Töchter sexuell missbraucht. Ich glaube, fast 7 Jahre lang, ne? Eine ganz wahnsinnig lange Zeit. Und die Begründung war, dass er zu der Zeit keine Frau hatte und daher eine Sexualität mit einem Kind gesucht hat und diese Sexualität mit einem Kind nur dann ausüben kann, wenn er das Kind auch liebt, und seine Kinder liebte er. So, ne? So grob war es, glaube ich, erzählt worden gestern. Genau, so war es grob erzählt worden, wobei natürlich diese Begründung, das war natürlich insofern auch ein Highlight in deiner Sendung oder überhaupt in dieser ganzen Thematik. In aller Regel, wenn wir irgendwie über Missbrauch sprechen, ist es ja so gelaufen, dass dann quasi die Leute irgendwie sowieso irgendwie im Knast waren, also quasi es wurde mit den Opfern gesprochen. Das heißt, die haben dann gesagt, worunter sie gelitten hatten und dass sie gelitten hatten, was ja auch überhaupt kein Thema ist. Und in diesem Fall war es sozusagen das, in Anführungsstrichen muss ich sagen, Glücksmoment, dass wir quasi mal irgendwie die Täterseite auch hören konnten. Ja. Und das fand ich insofern irgendwie ganz glücklich. Aber mein Hauptpunkt ist der, ich würde sagen, dass du quasi doch irgendwie ja doch sehr, sehr aufgebracht warst, irgendwann zumindest am Anfang der Sendung, also am Anfang des Gesprächs, dass du gesagt hast, Mensch, ich persönlich, ich, Jürgen Domian, könnte mit so einem Freund, wenn das jetzt mein Freund gewesen wäre, könnte ich keine vernünftige Freundschaft einfach mehr fahren. Ich würde mich von dem Menschen zurückziehen. Ja. Und in dem Moment, ich sag dir, pass auf, aber bitte straf mich nicht zu früh ab, irgendwie, es geht noch weiter, irgendwie, in dem Moment war ich erstmal entsetzt. Es kam dann später im Gespräch noch, dass du diesem Freund, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber egal, ich habe dann Hochachtung auch gehabt irgendwie vor seiner Energie, dass er sich um diesen Menschen kümmert. Und mein Punkt ist einfach der, ich würde sagen, jeder Mensch hat es verdient, dass quasi irgendwie noch Leute für ihn da sind, wenn er aus dem Knast rauskommt. Es hätte ja auch zum Beispiel theoretisch, wir spinnen jetzt mal, ein Mörder sein können, der irgendwie quasi ein ganz, ganz furchtbares Verbrechen begangen hätte, wo ich persönlich sagen würde, Mord ist dann doch noch eine Nummer härter oder sowas. Und auch solche Menschen, selbst, oder ich sag mal, selbst solche Menschen, sollte man nicht irgendwie so verurteilen, dass man sagt, selbst wenn der aus dem Knast rauskommt, spricht kein Mensch mehr mit ihm. Ich hätte eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, und sei mir bitte nicht böse für diese in Anführungsstrichen Kritik, ich hätte eine klarere Botschaft von dir erwartet, dass du sagst, jeder Mensch hat das verdient, auch wenn sein Verbrechen abscheulich ist und was er getan hat und so. Mhm. Lutz, ich hoffe, dass das gestern, es tut mir leid, dass das gestern dann nicht so klar wurde. Ich habe jahrelang ehrenamtlich in der Gefangenenresozialisierung gearbeitet. Oh ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Okay. Ich stimme dir völlig zu. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich habe das aber, glaube ich, gestern auch dem Anrufer so zum Ausdruck gebracht, dass das eine sehr individuelle Gewissensentscheidung ist, ob man das selbst kann. Als allgemeingültigen Satz unterschreibe ich das sofort, was du gesagt hast. Ja. Ich für meine Person könnte die Freundschaft als Freundschaft nicht mehr aufrechterhalten in so einem Fall. Völlig verständlich. Dass man natürlich einen Menschen auch dann weiter versuchen muss, in die Gesellschaft reinzuführen und so weiter. Darum müssen wir gar nicht reden. Das ist völlig klar. Ich habe auch meine Hochachtung ausgesprochen dem Anrufer gestern gegenüber. Wenn er so ein großes Herz hat und das kann, wäre ich. Ich darf es doch nicht verurteilen. Ich habe das ja auch nicht verurteilt. Ich habe es nur von mir ganz persönlich zum Ausdruck gebracht. Nein, Jürgen, bitte versteh mich auch nicht falsch. Ich habe das am Schluss auch wirklich gesagt, dass ich das auch... Nein, ich habe es nicht gesagt, sondern ich konnte es ja nur denken für mich. Ich habe es ja nicht sagen können. Was ich sagen wollte ist, ich finde es auch richtig, dass du es am Schluss noch wirklich mal betont hast. Mein Punkt war nur der, er hatte noch am Schluss gesagt... Von wegen, okay, dann kannst du mir ja wohl auch nicht weiterhelfen, das haben nämlich die anderen auch schon gesagt. Mein Punkt war, er war so in der Formulierung vielleicht so ein bisschen vage oder vielleicht auch aufgeregt. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass er fragen wollte, ist es moralisch erlaubt für mich als Menschen, diesen Menschen zu helfen oder ist das eigentlich verwerflich, wenn ich ihm helfe und muss ich mir dazu von der Gesellschaft oder von irgendwelchen Leuten möglicherweise Vorwürfe machen lassen? Also das wollte ich betonen. Ja, da würde ich jetzt sagen, auf die Frage, ob das moralisch erlaubt ist, ist das ein klares Ja. Natürlich. Würde ich auch sagen. Genau. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Dann ist es die individuelle Entscheidung eines einzelnen Menschen, ob er das kann und wie er das fertigbringt. Wie er das fährt, genau. Ne? Zum Beispiel hat es ja auch gesagt, irgendwie zum Beispiel, er hat ja auch Kinder und sowas. Und natürlich hätte ich dann auch, ich habe dann mal so vor mich hingesponnen, wie ich mir vorstelle, wie ich dann sage, hallo, du kommst aus dem Knast zurück, okay. Und dann aber bitte sei mir nicht übel, dass ich meine Kinder mit dir niemals allein lassen werde. Das ist einfach von der Sicherheitsnummer her einfach ist das klar, dass ich das nicht machen werde. Und ansonsten alles Weitere, wo ich dir helfen kann, irgendwie von dem Trip runterzukommen oder da nicht wieder rein zu geraten oder sowas. Ne? Also insofern fand das war so richtig so eine Spannungsgeschichte. Ich fand es richtig spannend, so wie du am Anfang gesagt hast, oh Gott, ich könnte es nicht und ich würde es knicken. Und wie du am Schluss dann noch sagtest, Mensch, ja, also ansonsten Hochachtung davor und ich stimme dir da absolut zu mit der Hochachtung. Und wenn er das dann wirklich kann, ist das das Beste für diesen in Anführungsstrichen Verbrecher, das zu machen. Ist mir nur ein bisschen auch aufgefallen, dass du zum Beispiel in dem Gespräch relativ wenig Details nachgefragt hast. Von wegen, also meistens bei sexuellen Missbräuchen fragst du auch noch zum Beispiel nach, von wegen, ja, sind die Kinder bedroht worden? Von wegen, ja, wenn du was sagst, dann werde ich dich tot machen oder keine Ahnung oder sowas. Das ist in dem Moment komplett ausgefallen und du hattest ja auch noch gesagt, oder nein, der andere hatte gesagt, dass in dem Gerichtsverfahren zum Beispiel gesagt wurde, ja, der hat auch dafür gesorgt durch ein Geständnis, dass die Kinder nicht vor Gericht mussten. Mhm. Also quasi in der großen Scheiße war es noch sozusagen in Anführungsstrichen gut, auch wenn man in großen Anführungsstrichen natürlich. Ja. Ne? Aber irgendwie das wollte ich nochmal betonen, das fand ich eigentlich wichtig, das ist mir irgendwie ein bisschen so irgendwie heute Nachmittag, als ich das gesprochen habe. Finde ich völlig in Ordnung, dass du angerufen hast und das ist natürlich, sind ja auch hochheikle Fragen, die da angesprochen wurden. Die man ja auch nicht mit so einem ganz schnellen, klaren Ausdruck beurteilen oder bewerten kann. Das ist alles kompliziert, da muss man schon lange nachdenken und sehr in sich hineinhorchen und so weiter. Ja, selbstverständlich. Also da habe ich auch sowieso hohe Achtung irgendwie. Also du musst ja auch in relativ kurzer Zeit das irgendwie machen, wenn du so ein Gespräch führen willst. Denn ich meine, sonst müsste die Sendung anders laufen, wenn man würde, ja, jetzt muss ich erst nochmal nachdenken und dann später mal rein. Und ich meine, so kann es nicht sein. Irgendwie, ihr habt eure 10 Zentimeter Fenster, wollte ich sagen, 10 Minuten Fenster und ich weiß, wie das läuft und sowas. Mhm. Und insofern keine böse Kritik und bitte nur, ich wollte es betonen, ich finde es einfach wichtig, das nochmal zu absolut, betonen. Und absolut. Insofern hat auch offenbar deine Hintergrundmannschaft ja auch die Meinung gehabt, dass man mich reinnehmen sollte, sonst wäre ich nicht am Sender gelandet. Ja, und ich bin, sage ich wirklich auch immer wieder, sehr dankbar für Kritik, denn natürlich passieren hier auch Sachen, die man auch korrigieren muss, oder wo man anderer Meinung sein muss und also das soll hier keine Lobhudelei sein. Also ich bin über jede Kritik auch dankbar und die ist willkommen bei uns, auf jeden Fall. Alles so, klar. Lieber Lutz. Domian, ich danke dir und ansonsten irgendwie, vielleicht könnt ihr ja doch nochmal beim WDR nachfragen, ob diese ganzen Wiederholungen, die ab 2 Uhr ab Sekunden genau laufen, ob die wirklich Sekunden genau laufen, wenn ihr schon mal wieder wegen einer Live-Sendung wieder mal irgendwie, das hast du ja erzählt bei deiner Sendung, wo es um dich ging, normalerweise ich sage, mein Gott, die ollen Wiederholungen, Himmel, Herrgott, nochmal, könnt ihr da nicht dann einfach mal sagen, komm, dann machen wir 10 Minuten länger, dann ist mal einmal Fenster Köln ein bisschen kürzer oder keine Ahnung, sprich doch nochmal mit deinen Hintergrundleuten. Ich will mal mit den Chefs sprechen. Lieber Lutz, alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Für die Sendung. Mach's tschüss. Gut, du. Tschüss. Hier ist Evelyn. Evelyn, 60, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Evelyn. Ich grüße dich. Ja. Gut, dass es deine Sendung gibt. Dankeschön. Und prima, auch wenn Anregungen und Kritik. Absolut. Absolut. Mein Anruf folgendes. Ich bin Großmutter einer Enkeltochter, die 15 Jahre alt ist. Mhm. Und meine Enkeltochter ist zum ersten Mal verliebt. Mhm. Der Junge ist 17. Mhm. Und meine Enkeltochter hat zur Mama nicht so den Draht, was jetzt Verhütung betrifft oder Arztbesuch. Mhm. Und zum Papa eher, aber Arzt besucht er nicht. Und da hatte mein Sohn mich gefragt, ob ich eventuell so leicht anfragen könnte, ob Nina mit mir zum Frauenarzt geht. Ach so, sie war noch nicht beim Frauenarzt? Noch nie nicht. Noch nie. Nee, nee. Mhm. Ja. Die kamen im Juni aus Spanien. Die waren ausgewandert 8 Jahre lang und kamen jetzt wieder nach Berlin zurück. Ach so. Und wie gesagt, Frauenarzt war noch nie Thema. Ja. Und sie hat auch, was ich mitbekommen hatte und was Nina mir auch gesagt hatte, erst auch in diesem Jahr ihre Tage erhalten bekommen. So, und ich hatte dann, beziehungsweise mein Sohn fragte mich, ob ich mit ihr zum Frauenarzt gehen würde. Ja. Da habe ich gesagt, na klar, warum auch nicht, habe da keine Bedenken. Ja. Habe erst mal meinen Arzt angerufen und der ist ganz dufte, ist ein Allgemeinmediziner, ja, weil ich erst mal so ein bisschen wackelig drin war. Ich selbst habe auch nicht nun so den Frauenarzt welchen, weil ich bin aus den Jahren raus, wo ich einen Frauenarzt besuche. ungern ging ich auch hin. Mhm. Und mein... Also, kurzer Zwischensatz. Ich glaube, in deinem Alter ist es auch gut, so einmal im Jahr mal zur Vorsorge zu gehen. Oder spreche ich aber ein heikles Thema an, merke ich. Ich habe eine Totaloperation und, da, ach so. Und Mammographie mag ich auch nicht so unbedingt. Mhm. Ich habe keinen Busen. Lassen wir das mal zur Seite. Okay, tun wir das mal zur Seite, ist genau. Mir nicht so. Okay. Ist mir nicht. So, und mein Allgemeinmediziner, mit dem ich dufte kann, den hatte ich gefragt, wie gehe ich mit dem Thema um, Enkelkind und Frauenarzt. Mhm. Und da hat er dann gesagt, er hätte eine Frauenärztin in einem anderen Bezirk und da würde er das sagen, das anbieten. Aber er selbst könnte nicht das Gespräch führen mit Nina, weil er könnte auch nie die Pille verschreiben, wenn sowas angedacht wäre. Ja. Also ist es durchaus geplant, dass ihr zu dieser Frauenärztin zusammen geht? Das ist dann wieder gekippt ein bisschen, weil ich habe dann wiederum, habe rumtelefoniert wie ein Weltmeister, die Freundin von der Mama angerufen. Und meine Enkeltochter, also meine Schwiegertochter. Was ist denn jetzt das ganz konkrete Problem im Moment? Ja, das konkrete Problem oder eine Herausforderung ist, wenn ich jetzt mit Nina hingehe zum Frauenarzt, wo wir einen Termin haben in 14 Tagen, wie ich mich verhalte. Soll ich mit drin ins Sprechzimmer, soll ich draußen bleiben? Ach so. Das ist so, ich bin so wackelig da. Verstehe. Aber das finde ich erstmal sehr nett, dass du dich da so rührend um deine Enkelin kümmerst und dich da so reinhängst. erstmal finde ich nett, muss ich erstmal so sagen. So. Dann daraus schließe ich, dass dein Verhältnis zu deiner Enkelin ein gutes ist. Ja. Ein tolles Verhältnis. Ja. Ja, das Mädel ist 15 Jahre alt, ist bald eine ganz junge Frau, kann man ja schon sagen. Fragst du auch ganz einfach, ob sie das möchte, dass du mit reingehst? Ja, das hatte ich bisher eben nicht. Wir hatten bisher immer, ich habe ihr immer freie Wahl gelassen. Da habe ich auch gesagt, Nina, wenn dir das nichts ist mit dem Frauenarzt, dass du da mit mir hingehst, sagt es, dann weiß ich Bescheid und so. Nee, ist okay, Großmutter, ist okay. Ja. Und sie möchte auch ihren Freund mitnehmen. Ach so. Ja, und das finde ich schon mal dufte. Ja. Und jetzt sehe ich so im Bild vor mir, wir sitzen zu dritt im Warteraum. Ja, was soll ich tun? Frag sie. Ich glaube, sie ist da die Hauptperson. Ja. Wenn sie möchte, dass du vielleicht nur mit ins Wartezimmer kommst und dann auf die beiden wartest, ist es okay. Wenn sie sagt, okay, Oma, komm mit rein, dann hat sie das sicher mit ihrem Freund auch abgesprochen, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Ich finde, das kannst du jetzt ganz locker angehen lassen und der Frauenarzt oder die Frauenärztin wird es sicher dann auch so machen, wie ihr das gerne wollt. Ja, einfach abwarten, ne? Ja, nee, einfach fragen. Ich würde sie einfach... Nina entscheidet, ja. Wenn ihr so ein tolles Verhältnis habt, dann frag sie, wie sie es gerne möchte. Ja, nicht nur einfach blöd da sitzen und warten, sondern fragen, Nina, möchtest du nicht mit reinkommen? Oder genau, ich würde es auch vorher klären, nicht erst da im Wartezimmer. Ja. Das ist dann unangenehm, wenn da andere Leute sitzen und so. Mach das zu Hause, ich meine, das ist ja keine große Sache, das zu fragen. Ja. Und schon ist alles gut. Ist eine ganz komische Situation für mich. Ja. Weil, ist dir das unangenehm, wenn der Freund mit dabei ist? Mir? Ob mir das unangenehm ist? Ja. Nö, das ist egal. Ich finde nett. Ah ja, umso besser. Ich finde ne? sehr nett. Aber sag mal, ist deine Tochter dann nicht ein bisschen eifersüchtig auf dich, wenn du das alles da so... Deine Schwiegertochter? Deine Schwiegertochter, wenn du das alles so managst? Weiß ich nicht. Also mein Sohn, der findet das dufte, dass ich da so da bin. Aber die Familie sowieso. Und offensichtlich scheint die Tochter ja dann ein enges Verhältnis zur Oma als zur Mutter zu haben. Ist das so? Ja, das ist die Krux im Moment. Leider, schade. Das finde ich bedenklich. Ja. Ich merke schon so eine recht angespannte Situation zwischen den beiden, Mutter und Tochter. Und das, was mir immer, oder was ich merke, ist immer der Ausspruch der Schwiegertochter, sie ist in der Pubertät. Hm. So negativ, ne? Wie ist denn dein Verhältnis zu der Schwiegertochter? Nicht so doll. Oh, Domian, Menno. Doch, nee. Ist schon gut. Es ist gut. Nee, weil ich habe gerade so gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du auch noch mal ein paar Worte mit der Schwiegertochter sprechen würdest, damit da kein Zwist oder keine Eifersucht entsteht. Ja. Ne, damit das alles gut läuft. Und ja, ich vor ungefähr anderthalb Monaten, da hatten wir mal ein Telefonat, Schwiegertochter und ich, und da ist mir so rausgerutscht, du bist ja ein Weichei. Weil sie redet nicht Deutsch. Sie eiert um vieles drumherum. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der die Dinge beim Namen nennt. Mhm. Und das ist so, wo ich mit ihr nicht so immer so klarkomme, obwohl sie auch ein Widder ist, genau wie ich. Mhm. Und der Sohn ist auch ein Widder, wir sind alle so widderlich. Aber ich habe bei der Schwiegertochter habe ich immer so das Gefühl, sie eiert um alles so rum. Wobei ich ihr ganz, ganz, ganz hoch anrechne, die 8 Jahre auf Teneriffa ohne meinen Sohn hat sie mit den beiden Kindern also wunderbar gemeistert. Ach so. Ja, also wie auch immer. Vielleicht wäre ein kurzes Gespräch mit ihr ganz gut, um das abzufedern, dass dann nicht irgendwie Spannungen zwischen der Schwiegertochter und der Tochter entstehen. Und ansonsten, was die Grundfrage anbelangte, worüber wir gerade gesprochen haben, fragt deine Enkelin und dann marschiert ihr alle drei dahin und dann wird das sicher ein guter erster Arztbesuch werden. Ja, dufte. Dankeschön. Liebe Evelyn, danke. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke und gute Sendung noch weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mario ist hier. Mario ist 38. Hallo Mario. Ja. Hallo dumme Jan. Ja, das war aber jetzt ein bisschen böse, ne? Ja. Ne? Hey, wieso böse? Naja, dummer Jan klingt nicht so gut. Nein, ich habe mich jetzt versprochen. Tut mir leid. Nein. Mario. Also es dreht sich darum, wie gesagt, ich war 15 Jahre mit meiner Frau zusammen, 14 Jahre davon verheiratet. Mhm. Und dann ist die vor 4,5 Jahren gestorben an Krebs. Mhm. Und wir haben 2 Kinder von 10 und 14 Jahren. Mit um die habe ich mich schon seit 5,5 Jahren dann quasi die Erziehung allein gekümmert. meine Frau sich auf ihre Krankheit konzentrieren konnte. Die hatte Krebs, eine Art Knochenkrebs. Und ja, und das habe ich auch so einigermaßen jetzt überwunden. Zwar sind jetzt immer noch so Daten, wie gesagt, wo wir uns verlobt haben oder so Geburtstage, wo ich dann, wie gesagt, ein bisschen noch in Lethargie reinfall. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, ich habe seit anderthalb Jahren eine feste Freundin, also mehr wieder eine Partnerin. Ja. Und das Problem ist, die hat jetzt einen Gehirntumor, das wissen wir seit einem halben Jahr, und der hat jetzt gestreut. Und jetzt gehe ich davon aus, dass jetzt werde ich erstmal mit der darauf drängen, dass wir jetzt auch mit zusammen zum Arzt gehen, damit ich auch in der Hinsicht erfahre, was das von Krebs ist. Und ob sich dann überhaupt, werde ich auch mit dem Arzt auch ein Gespräch führen, ob sich dann überhaupt eine Operation lohnt oder ob es dann nicht sinnvoller ist, nur eine Schmerztherapie zu machen und nicht das Leiden unnötig zu verlängern. Mhm. Weil ich kenne das ja, wie gesagt, bei meiner Frau. Da. Aber was für ein Unglück auch, dann hast du es einmal schon mal erlebt und nun hast du wieder eine Freundin und hast Abstand gewonnen und diese Frau ist jetzt wieder auch so schwerst erkrankt. Ja. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 34 und meine Frau ist mit 34 gestorben. Ja. Nee. Haben die Ärzte denn deiner Freundin das noch nicht alles so ganz klar erklärt? Ja, wie gesagt, ich meine, das hört sich zwar jetzt ein bisschen kühl an von meiner Seite, ja, weil ich ja ein bisschen auf dieser Schiene sachlich bin. Zwar, das hört sich ein bisschen distanziert an von mir, aber bei mir ist das so, ich bin emotional auch sehr involviert und bei mir äußert sich das so, dass ich dann abends nicht schlafe und dann, sag ich, dann nur 2 Stunden eventuell schlafe, so wie das bei meiner Frau auch war, was jetzt ja alles wiederholt in dem Sinne. Mhm. Und das Problem ist, wir wissen, dass er seit einem halben Jahr, dass sie einen Tumor hat, einen Gehirntumor. Und ich habe mich schon seit einem halben Jahr mit dieser Sache auseinandergesetzt, für mich. Nee, aber meine Frage vergessen. Meine Frage war, weiß deine Freundin nicht genau Bescheid, was für eine Art von Tumor das ist? Doch, ich gehe mal davon aus. Aber das Problem ist... Glaubst du ihr nicht? Das Problem ist, wenn Leute oder Personen, die so eine schwerwiegende Krankheit, so eine Diagnose bekommen, die gehen dann erstmal, die schalten dann, wenn sie beim Arzt sind, die hören nur Krebs, und schalten dann auf Durchzug. Die kriegen dann gar nichts mehr mit. Die sind dann in einer anderen Welt. Für die ist nur dann Krebs. Ah, du meinst also, dass deine Freundin das gar nicht so exakt aufgenommen hat und du möchtest selber dabei sein. Ja, ich muss dabei sein, weil ich dann auch, wie gesagt, ihr ja auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und der dann auch dementsprechend auch die richtigen Ratschläge gibt, da ich ja, wie gesagt, diese Sache ja schon aus der Distanz ja auch besser beurteilen kann, weil ich es schon erlebt habe. Wird denn deine Freundin im Moment behandelt? Sie wird behandelt, sie kriegt Chemo, aber wie gesagt, nur die Frage ist, wenn das... Also es geht dir darum, dass du mal gemeinsam mit deiner Freundin, mit einem Arzt sprechen kannst. Genau. Damit du auch klar mal die Fakten von einem Arzt hörst. Ja. Warum habt ihr das noch nicht eingefädelt? Ja, meine Freundin, die ist, wie gesagt, in dem Sinne tut sie so tough, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch Angst davor hat, wirklich, um mit groß zu sagen, ihr Todesurteil zu hören. Du meinst, dass sie da Angst vor hat. Du meinst, sie hat das so noch nicht gehört von ihrem Arzt? Nee, glaube ich nicht. Ja. Hast du ihr das denn vorgeschlagen, dass ihr mal gemeinsam mit einem Arzt sprecht? Ja, ich habe bin ja schon seit einem halben Jahr immer drauf und dran, ich kann sie ja zu nichts zwingen. Nee, ist völlig klar. Ich wollte nur mal wissen, wie sie darauf dann reagiert, was sie sagt. Ja, sie sagt immer ja, aber wie gesagt, sie sagt ja auch immer, die Ärzte sollen mich anrufen. Aber das Problem ist, die Ärzte, da ich ja nicht mit ihr verheiratet bin, sehen da irgendwie so keinen Sinn drin oder keinen Zwang drin, mich dann zu informieren, weil ich ja nicht mit ihr verheiratet bin. Ja, natürlich. Insofern wäre das schon ganz gut, wenn ihr dann zusammen mit einem Arzt sprechen könntet. Ich habe ja auch, weil sie ja auch Angst hat, so auch im Bett hinzuvegetieren, hatte ich ja schon damals, wo wir die Diagnose bekommen haben, hatte ich ja schon damals vorgeschlagen, dass wir eine Patientenverfügung machen, die ich hier bei mir habe, dass wenn der Fall eintritt und sie an Maschinen angeschlossen ist und es keine Chance gibt, dass ich dann auch das ihr Willen durchsetze und auch die Maschinen abschalten werde. Also das Hauptproblem ist jetzt im Moment einfach die Information. Ne? Du hast keine richtigen, klaren Informationen in der Hand. Im Moment macht man eine Chemotherapie, sie ist nicht operiert worden. Nein, weil meistens ist ja immer so, wird eine Chemotherapie gemacht, damit der Tumor schrumpft, um nicht zu viel gesundes Gewebe zu entfernen. Weil ich weiß ja auch nicht, wo genau der im Kopf sitzt. Wie nah oder wie intensiv ist denn eure Beziehung? Ja, also sie ist schon sehr intensiv. Also ich liebe sie und ich würde auch alles für sie tun. Und ich werde auch bis zum Ende bei ihr bleiben. Hast du den Eindruck, dass du sie zu sehr bedrängst, wenn du das immer wieder vorschlägst, dass du auch gerne mal dabei wärst? Nein, ich gehe mal davon eher aus, dass sie Angst hat, dass wenn ich die genauen Fakten erfahre, dass sie eventuell vielleicht Angst hat, dass ich sie dann fallen lassen werde. Weil ich, was sie auch von meiner... Wir haben uns ja kennengelernt, haben wir auch über meine Beziehung gesprochen, die ich ja mit meiner Frau hatte und woran sie gestorben ist. Verstehe. Und so, dass sie da vielleicht Angst hat, dass ich das nicht nochmal durchmachen will. Ja, dann wäre es an dir, da erstmal Vertrauen zu schaffen und ihr diese Angst hundertprozentig zu nehmen, indem du das beispielsweise auch klar ansprichst, dass sie diese Angst nicht haben muss. Ich gehe davon aus und habe das jetzt auch so gehört aus dem, was du gesagt hast, dass du absolut entschlossen bist, ihr beizustehen, wie immer und was immer auch passiert. Ne? Ja. So habe ich es verstanden. So. Ja, genau. Ja, so. Und das musst du ihr, auf welchen Wegen auch immer, wirklich ganz klar machen. Und ihr vielleicht sogar damit auch zum Ausdruck bringen, dass es euer Verhältnis noch intensiver macht, wenn ihr beide wirklich klar alles wisst, was man wissen muss in so einer Erkrankung. Und dass du sie nie und nimmer fallen lassen wirst, auch wenn es noch viel schlimmer wird. Ja, ich meine, das wird sie, glaube ich, auch mitbekommen haben, dass ich ja immer noch an ihrer Seite stehe. Genau, genau. Ja. Nee, weil ich hätte sie ja auch fallen lassen können, wo ich das erfahren hätte, dass sie den Gehirntumor hat. Kannst du es ja auch so erklären, dass es auch ein Zeichen der Liebe ist, wenn man dann in so einer harten Zeit wirklich ganz offen miteinander umgeht. Ja, wie gesagt, ich gehe auch mal davon aus, dass sie sich auch dann so, weil sie auch mit Behörden damals und auch mit Ämtern und so eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann, sag ich mal, wenn sie dann zum Arzt sagt, der soll mich informieren und der Arzt dann das nicht macht, dass sie dann da auch irgendwie keine Kraft für hat. Ja, deswegen wäre es ja gut, wenn du dabei wärst. Ja, und deshalb muss ich da auch ein bisschen jetzt, ich war immer jetzt... zwar jetzt ein bisschen liebevoll und Dinges, aber jetzt muss ich versuchen, es mal ein bisschen grob gesagt auf die harte Tour zu machen und ihr mal sagen, so, jetzt machen wir es und einfach durchziehen und mit ihr mal da hingehen, ja. Oder ich gehe allein mal zum Arzt. Der wird dir nichts sagen. Also auf die harte. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch eine Vollmacht für, dass ich auch Patienten, also nicht diese Patientenverfügung, aber so eine Vollmacht. Ach so, eine Auskunftsvollmacht. Auskunftsvollmacht auch mit Medikamenten. Mach es nicht auf die harte Tour, mach es auf die wirklich sehr freundliche und liebevolle Art und Weise. Denn es darf auf keinen Fall passieren, dass die Frau, die jetzt so schwer krank ist, jetzt noch Ängste hat und unter Druck gesetzt wird, sondern sie muss so verstehen, dass du es wirklich nur gut meinst und dass ihr kein Schaden dadurch entsteht. Mach es bloß nicht auf die harte Tour. Das ist das muss ich Ihnen nicht erzählen, was für eine hochsensible Situation da jetzt entstanden ist. Du hast gerade so einen Satz gesagt, kann es denn auch sein, dass sie selbst auch Angst hat, vielleicht vor der ganz klaren Aussage? Ja, da gehe ich von aus. Das heißt, man hat ihr das vielleicht gar noch nicht so richtig gesagt, was los ist? Nee, weiß es nicht. Also, kann auch sein, dass sie das vielleicht mal, weil sie sagte, sie war ja am Freitag beim Arzt und der hat ja dann gesagt, dass der Tumor gestreut hat und dann ist sie aufgestanden und ist gegangen. Weil sie wollte dann den Rest gar nicht hören und sie wollte auch den Arzt gar nicht mehr sehen jetzt erstmal und jetzt muss ich ihr erstmal die paar Tage Zeit geben, um das ein bisschen zu verarbeiten und zu verdauen. So, das finde ich auch. Nee? Lass ihr mal ein bisschen Zeit. Das ist natürlich auch ein unfassbarer Schock. Weil jetzt fängt erstmal die Verdrängungsphase an. Ja, und jeder Mensch reagiert darauf anders. Ne? Nee. Also, ich meine, das hört sich aber jetzt so an, dass ich so kalt rüberkomme. Aber wie gesagt, da ich das schon alles miterlebt habe, weiß ich, wie die Leute jetzt drauf sind. Ist mir schon klar. Aber mach es wirklich mit aller Vorsicht und aller Sensibilität. Und zeig ihr nur, dass du es gut für sie meinst und dass du sie nie und nimmer fallen lässt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Hier bei meinem wie gesagt, wir haben ja auch Freunde damals gefunden, wo meine Frau im Krankenhaus war. Mhm. Und die hatte auch einen Tumor am Bein gehabt. Mhm. Und die wohnen unten in Kassel. Und da habe ich, und die ist jetzt auch seit im Dezember verstorben. Auch an den Nachwirkungen von dem Krebs. Mhm. Und deshalb, ich habe dann ab und zu mal dem meinen Kumpel dann angerufen und gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ruf an. Aber ich weiß ja, wie ich in der Situation reagiere. Ja. Und dass ich dann erstmal keine Leute sehen will und dass ich dann erstmal Abstand. Okay, das ist jetzt noch ein anderes Thema mit den anderen Freunden. Es gibt deine Freundin, mach es so, wie wir es gerade besprochen haben. Ja. Ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg und mach es auf keinen Fall mit Druck. Alles Liebe und alles Gute dir und deiner Freundin, Mario. Alles klar. Auf Wiederhören. Auf dann, Domian. Tschüss. Tschüss. Roman ist hier. Roman ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Domian, ich wollte mal einen Rat von dir haben. Bitte. Das betrifft Einsamkeit. Ja. Es war kurz gesagt, wie gesagt, 45 Jahre. Und bin seit 2000 praktisch geschieden. Mhm. Hab in dieser letzten Ehe, die ich gehabt habe, waren 14 Jahre. Die Frau war schwer alkoholabhängig und bin dreimal zusammengeschlagen worden. Von wem? Von meiner Frau. Von der Frau? Von meiner Frau, ja. Dreimal zusammengeschlagen worden? Dreimal zusammengeschlagen mit Krankenhausaufenthalt, ja. Was hat sie gemacht? Wie hat sie dich zusammengeschlagen? Das ist relativ einfach. Wenn der Mann an der richtigen Stelle getroffen wird, klappt es so ein wie ein Kartenhaus. Ah ja. Kannst du gar nichts gegen machen. So schlimm, dass du im Krankenhaus gelandet bist? Ja, ich habe also, so leid wie es mir tut, eine Hodenprellung gehabt. Ja. Dreimal, ne? Und ich habe also ein halbes Jahr, bin ich also zeugungsunfähig gewesen. Hat sie dich getreten oder mit der Hand? Ja, die hat getreten. Ah ja. Jetzt muss ich dabei sagen, womit ich nicht fertig werde, ist, diese Frau war 52 groß und 50 Kilo schwer. Mhm. Und ich bin Hühne von 1,96 und habe gut 150 Kilo. Ja, nun gut, an der Stelle ist man sehr empfindlich und wie hast du denn reagiert? Hast du irgendwas getan? Warst du auch gewalttätig dann gegen sie? Nee, eben nicht. Ich habe diese Frau vergöttert, ich habe diese Frau auf Händen getragen und auf Rosen gebettet. Nee, ich meine, nachdem sie das dann gerade gemacht hatte, nachdem sie dich getreten... Da konnte ich nicht mehr viel machen, da lag ich auf der Erde. Ach so, so heftig war das. Ja, ja, zack. Ich hab dann selber sogar noch einen Arzt gerufen, ne? Mhm. So, aber du bist jetzt seit 2000 von dieser Frau getrennt. Ja, ja, klar, aber ich komme nicht klar, weil über diese ganze Sache, weil ich habe auch noch jugendlich, also in der Jugendzeit eine schlimme Vergangenheit gehabt mit Prügel und sowas und bin darüber hinaus krank geworden. Ja, was für eine Erkrankung hast du? Akne inversa, wenn dir das was sagt. Akne? Akne inversa, schwere Form der Akne inversa. Eine schwere Form der Akne? Akne inversa, ja, und Akne inversa, darf ich dir kurz erklären, Akne dürfte dir wahrscheinlich bekannt sein. Absolut, ja. Und dann aber, der Akne inversa ist die umgedrehte Akne. Die Akne geht nach innen. Ach so, wie äußert sich das? Mit riesenhaften Entzündungen von 15 bis 20 Zentimeter. Ach so, und dann gehen die Alter, Pickel oder Beulen, die man sonst nach außen hin hat, gehen dann in die Haut nach innen ein. Richtig. Ah ja. Und das ist also, da, im Prinzip ist das so, das geht nach außen und nach innen. Mhm. Und ich habe also in schlimmsten Zeiten 38 Entzündungen gehabt und ich habe 74 Operationen hinter mir. Ich lasse mir ein Messer nicht mehr dran. Ne? Und du siehst da so einen psychosomatischen Zusammenhang, dass es aufgrund deiner schlechten seelischen Verfassung diese Erkrankung ja vorangeschritten ist? Richtig, weil es ist ärztlich oder medizinisch nicht zu beweisen, dass das irgendwie vom Körper oder von irgendwas herkommt. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt Gott sei Dank irgendwas gekriegt, dass das zumindest gedrückt wird. So, nun denkt man sich, das sind fast jetzt 9 Jahre, auf jeden Fall 8 Jahre her. Hast du mit dieser Frau noch Kontakt irgendwie? Ja, ich habe ja 2 Kinder mit der Frau. Ja, ja, wie alt sind die Kinder? Kontakt mit ihr nicht, weil sie will ja von den Kindern nichts mehr wissen. Ne? Wo leben die Kinder? Ja, die sind jetzt groß. Wie gesagt, der eine ist 19, der andere 21 und der hat letzten Samstag die Berufskraftfahrerprüfung bestanden. Also hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Okay, du hast aber keinen Kontakt mehr mit der Frau? Nein, nein, nein, könnte ich nicht. Ja, in diesen 8, fast 9 Jahren jetzt hast du keine andere Beziehung gehabt? Nein. Weil du das nicht kannst. Ja, ich habe Angst davor, weil du musst dir vorstellen, Domian, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sehe meinen Körper, dann da treibt einem die Tränen in die Augen, weil ich sehe, also Rambo sieht noch locker gegen mich aus. Ja, verstehe. Ja, und Narben über Öffnungen und die Krankheit hat also auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen, das glaube ich. Das heißt, diese Krankheit, du bist generell schon einsam und diese Krankheit vereinsamt dich noch mehr, lässt dich noch mehr vereinsamen. Ein Teufelskreis. Seit 30 Jahren. Bitte? Bei 30 Jahren leide ich an der Akne-Schwere. Mhm. Weil, wie gesagt, das hat in der Jugendzeit schon angefangen bei mir. Ne? Was mich jetzt gerade doch sehr nachdenklich stimmt, muss ich ja sagen, Roman, dass diese schlimme Ehe oder die schlimmen Vorfälle in der Ehe, dass die bis heute so nachwirken bei dir. Ja, wie gesagt, das hängt ja bei mir, wie soll ich sagen, mit 14 Jahren bin ich ja, ich habe einen Stiefvater gehabt in jungen Jahren. Mhm. Und mit 14 Jahren, wo man sich normalerweise entwickelt und sein Selbstbewusstsein teilt, und wenn ich dann meine Meinung gebildet habe, habe ich als Vater den Gürtel durch die Fratze gezogen gekriegt, ne, vom Stiefvater. Und ich durfte mich also nie entwickeln, so wie ich mich hätte entwickeln sollen. Ja? Ich habe noch eine Frage zu der Ehe. Ja. Warum ist das dann immer so eskaliert oder zumindest dann dreimal so schlimm eskaliert? Was war da passiert? Ja, wie gesagt, ich war zu der Zeit bin LKW-Fahrer, heute zwar nicht mehr. Aber ich war LKW-Fahrer und klar, wenn ich dann von wiedergekommen bin, dann wollte ich ja auch mal irgendwie was essen und vielleicht mal einen Kaffee trinken und musste ja irgendwann ins Bett, weil ich am Morgen auch wieder raus musste. Mhm. Und sie saß mit der Kiste Bier und lauter Musik da. Und wenn ich dann den Mund aufgetan habe, ging es rund. Ne? Also. So war das. Also wie gesagt, war die Hölle. War die Hölle. Und ich komme damit heute nicht mehr klar, vor allen Dingen mein Körper, wie gesagt, ist ja klar, der verunschaltet oder beziehungsweise wird ja immer unansehnlicher durch diese. So, jetzt würde ich natürlich gleich spontan so denken. Der Mann hat so eine schlimme Vergangenheit hinter sich, wie du es gerade angedeutet hast. Ja. Dann sind diese Sachen in der Ehe passiert, die nun auch alles andere als erfreulich waren. Und diese schwere Erkrankung, wo man durchaus schon, das weiß ich auch bei der normalen, in Anführungszeichen normalen Akne, schon so eine seelische Komponente durchaus auch sehen kann. Der Mann gehört eigentlich in eine gute psychotherapeutische Behandlung. Hast du so etwas schon mal gemacht? Du wirst lachen, Domian. Mich haben sie überall geschickt. Ich bin also schon in Warstein in den Kliniken gewesen. Da haben sie mich dahin getan, wo halt diese Drogenabhängigen sind. Und also total falsch. Mhm. Ich habe mich hier schon psychiatrisch versucht, behandeln zu lassen. Mhm. Da habe ich dann überhaupt keine Hilfe gekriegt. Da habe ich gesagt, Leute, ich gehe jetzt auf Dach und springe runter. Wenn ihr mir nicht helft, dann wollen sie mich zwangseinweisen. Ja, also letztendlich immer an die falsche Adresse geraten. Ja, und du warst noch nie bei einem guten Psychiater, guten Psychologen. Ja, Domian, vor allen Dingen das so, weißt du, ich wohne hier, wie gesagt, in einer kleinen Einzimmerküche-Badwohnung, die Haut ist sauber, alles. Nur, was mich belastet, weißt du, wenn du nachts wirklich mal irgendwann meinen Weg durch Herzinfarkt oder weißer Himmel, was du Augen zumachst, mich würde hier keiner finden. Ich würde erst einer finden, wenn ich anfange zu riechen, weißt du, wie schlimm das ist. Interessiert keinen Menschen heutzutage mehr, ob hier ein anderer irgendwie vielleicht mal reden möchte oder sonst irgendwas. Du hast sonst auch keinen Freundeskreis, gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und wie ist der Kontakt zu den Kindern? Ja gut, die leben ihr eigenes Leben. Der Jüngere, der hat Kontakt zur Mutter, der ist auch schon auf der Richtung auf dem Abstellgleis. Also der wird wahrscheinlich irgendwann auch die schwedische Gnastologie machen. Ja. Macht mir Gedanken, ich kann nur nichts dran machen, weil der ist 19, der ist alt genug. Und hat der Ältere ein bisschen Kontakt zu dir? Ja, aber sehr selten. Also das ist mehr oder weniger mal so ein Anstandsanruf. Vielleicht, Vater, wie geht dir, alles klar und tschüss. Ja, also auch keine Stütze in dem Sinne. Nee, auf gar keinen Fall. Keine Verwandten, keine Freunde. Du hängst Mutter ist an Krebs gestorben und ist nie eine Mutter gewesen für mich. Du bist ganz alleine, stehst ganz alleine da. Ganz alleine da, ja. Weißt du, Domian, und es ist vor allen Dingen so, ich meine, natürlich würde ich mir sehr gerne eine Partnerin wünschen, weil... Ich bin Kavalier der alten Schule, sagt man so. Das war vielleicht der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe ja meine Ex-Frau praktisch vergöttert. Ich habe das Wasser gestellt, ich habe Kerzen um das Badewanne rumgemacht zum Beispiel. Ich habe der Frühstück ans Bett gebracht und so Geschichten alle. Nur scheinbar ist das genau in den falschen Hals geraten. Ja, weißt du, was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass du dich verabschiedest von dieser Zeit und dass du versuchst, dieses wirklich Vergangenheit werden zu lassen. Aber ich glaube, das ist ein großer Aufgabenbereich, der da vor dir liegt. Ja, vor allem. Ich wünsche dir also natürlich sehr, dass du eine Partnerin hast, aber ich wünsche dir in erster Linie erstmal, dass du ein bisschen seelisch und körperlich auf die Beine wiederkommst. Ja, dazu müsste ich mal jemanden haben, mit dem ich das reden könnte. So. Dass ich das mal rauskotzen. Genau so, genau so. Das sehe ich genau wie du. Es ist kein Mensch, der da irgendwie zur Seite steht. Ja, so. Das werden wir erstmal, die Sendung ist eh gleich vorbei, Roman, im Hintergrund ein bisschen überlegen, wie wir dir helfen können und vor allen Dingen, was du dann tun könntest. Welchen Rat wir dir von unserem Psychologen aus auch erteilen könnten. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Vor allen Dingen mal ein Rat, den ich auch mal was mit anfangen kann. Nicht immer nur so. Genau. Also wir tun unser Bestes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir ein bisschen, wenn es auch nur ein kleines bisschen ist, weiterhelfen könnten. Ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen. Domian, du hast mir schon geholfen, indem du einfach mal mit mir gesprochen hast. Weil die Einsamkeit hier, die macht einen verrückt. Das glaube ich. Das ist, was ich kaputt mache. Das glaube ich. Das glaube ich. Jetzt legst du bitte auf, Roman. Der Peter ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Axel Düllmann und morgen heißt unser Thema Schweigen. Möchte mit euch reden, die ihr schweigt oder schon geschwiegen habt in eurem Leben. Warum? Was steckt dahinter? 1 Uhr Radio und Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht wünsche ich euch. Tschüss.